Antenne Düsseldorf am Wochenende. Mit Michael Neubert. Guten Morgen am Sonntag. Die Toten Hosen haben am Abend in Köln großes Konzert gespielt. Für alle, die jetzt auf dem Weg nach Hause oder zum Weiterfeiern sind. Für alle, die keine Karten mehr bekommen haben. Und für alle Fans der Hosen wiederholen wir in dieser Stunde das exklusive Clubkonzert aus dem Frühjahr. Da haben die Toten Hosen in der Weststadthalle in Essen exklusiv für Lokalradiohörer gespielt. Ich wünsche viel Spaß dabei. Dass ich richtig will. In welchen Höhen und welchem Tiefpunkt wir gemeinsam waren. Drei Kreuze, das wir immer noch hier sind. Und immer wieder sind es dieselben Lieder. Ich hab es, als wurde die Zeit zu schön. Vorsichtig sein. Wir waren jetzt im Winter, in der Winterpause, ein bisschen übermotiviert, haben gedacht, wir bereiten uns total vor auf dieses Ding heute Abend hier in Essen. Arschwichtig. Und dann waren wir in Davos im Skitrainingszentrum und ihr greift dem Höhepunkt des Abends vorneweg, Leute. Ich weiß nicht, was ihr da singt, aber es hört sich verdammt geil an. Was ich erzählen wollte ist, Andi hat sich also im Skitrainingslager die Schulter gebrochen und insofern muss man aufpassen, man darf er jetzt nicht mehr so reinlaufen wie ich eben oder so ein bisschen auf die Schulter aufpassen, dass das wieder was wird. Deshalb steht er da heute mehr so wie so eine Slalomstange da rum, aber mit eurer Hilfe kriegen wir das schon hin. Und es ist ja jetzt lange so gewesen, dass es geregnet hat und kalt war. Wir haben jede Menge Weihnachtslieder für euch mit dabei. Jetzt ist doch die scheiß Sonne rausgekommen. Wir müssen umdisponieren. Deshalb ein paar Lieder, die aus der Mottenkiste sind, die ihr vielleicht so nicht erwartet. Ich hoffe, das geht im Großen und Ganzen für euch in Ordnung. Kuddel. Wir sind hier. Deswegen beklagt, habe es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer, dann denke ich es sehr, Zeit zu bleiben und was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir ein Jahr, dass ich bleib, wie es war. Es war nicht kaum fertig, schon nach wenn ich längst wieder anderswo bin. Ja, dann kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht ja in meinem oder anderen Sinn. Manchmal träume ich schwer, endlich ist her, Zeit zu bleiben, man muss, was jetzt anders zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und das ist der Lichtjahr. Das ist weit, wie es war. Ich so mir. Denn was soll es wird halt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen. Also, diese Single, die wir jetzt spielen werden, die kam raus an einem Donnerstag oder so etwas und an einem Freitag wurde mein Fahrzeug gestohlen. Und ich habe es wiedergefunden, oder die Bullen haben es wiedergefunden, auf dem nördlichen Zubringer Richtung Essen. Der Tank war leer, ja. Und irgendein Arschloch von diesen Leuten hier wird es gewesen sein. Body and Clyde! Ich hab dich schon lang vermisst, auch wenn ich dich zum ersten Mal hier bin, hier in Iowa City. Mit dir will ich die Pferde stehen, die uns im Wege sind. Ich geh mit dir durch die Gute, sei das Ende dieser Welt. Leg deinen Kopf an meiner Schulter, wenn es mich will. Werden wir uns schon irgendwo holen. Wir saugen ein paar Banken aus und einen Geldtransport. Wir schießen 2, 3, 4, 5 Bullen um, wenn es nicht mehr anders geht. Jeder weiß genau, was er da tut, wenn er uns aufhalten will. Vielen Dank. Ich weiß, dass viele Leute heute Abend, ihr kommt von überall her, so wie wir. Ja, und insofern sind diese Geschichten über Essen vielleicht nicht für jeden von euch so interessant, aber da wir hier sind und da das hier, das kann man im Radio nicht sehen, aber es ist ein ziemlich geiler Altbau hier, also 12. Jahrhundert und so weiter, wie hoch sich das hier oben erstreckt, das ist einfach der Wahnsinn. Und wenn man mal die Deckenbemalung sich ansieht, dann muss man einfach sagen, Essen, Respekt, ja? Und ich werde nie vergessen, dass ich mein erstes Paddelboot, da war ich 12, da konnte ich gerade so schwimmen, ich bin leider Spätentwickler. Kennt ihr die Leute so, 4. Schuljahr, Schwimmkurses und du musst immer noch zu den Kleinen in dieses Pissbecken gehen? Das war ich. Jedenfalls hatte ich dann schwimmen gelernt. Geh zum Baldeneysee, probier mein fucking Paddelboot aus und treib dann irgendwie nach draußen und muss von dem Rettungsdienst wieder reingeholt werden. Das nur nebenbei, das ist meine Erinnerung an Essen und Breitier hat dazu die richtige Melodie. Wie immer. Whispering voices in my head. Sounds like they're calling my name. A heavy hand is shaking my bed. I'm waking up and I feel the strain. I'm feeling pushed again. Why should I go where everyone goes? Why should I do what everyone does? I don't like it when you get too close. Don't wanna be under your thumb. I'm feeling pushed again. Feeling pushed again. Sending me down a rocky road. Get confused when you start to talk. I'm feeling pushed again. Feeling pushed again. I'm feeling pushed again. Something's gonna break. Antenne Düsseldorf. Das exklusive Toten Hosen Clubkonzert. Morgens um 6 hol den Kutzen aus dem Bett. Sind so müde, doch die Kontexte sind perfekt. Fahren zur Schule, parken hinten auf dem Hof. Gib's mir einen Kuss los, Papa, ich muss los. Denk dir hinterher, warum um den Block? Radio an, wie immer nur Schrott. Dreh am kleinen Knopf, fahr raus aus dem Beton. Und sie spielen unseren Song. Das ist so. So viel getan, am Kopf wird zerbrochen und Gitarren verbrannt. Weiß nicht mehr, wann ich zum letzten Mal schlief. Immer auf der Jagd nach dem besten Lied. Stehen hinter der Bühne, bilden einen Kreis. Es ist es soweit, auch wir sind bereit. Stehen hier hinterm Vorhang, hören wie ihr singt. Nicken viel im Park, während wir hier sind. Das ist unser Tag, das ist unser Zeit. Let's go! Das Clubkonzert der Toten Hosen, guten Morgen, kurz nach 12:30. NRW Verkehr. Es gibt 2 Gefahrenmeldungen im Land. A3 Oberhausen-Köln zwischen dem Kreuz Silden und Solingen in beiden Richtungen Sichtbehinderungen durch Rauch. Und die A45 Gießen-Hagen zwischen Freudenberg und Olpe. Hier zurzeit Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Hier liegt ein totes Reh. Kommen Sie gut und vor allem sicher an Ihr Ziel. Und dann gut über Böse sehen. Sei dir Scheine. Der Sommergeldregen ist zurück. Ab Montag gewinnen Sie nur bei uns das meiste Geld für Ihre Träume. Stündlich bis zu 25.000 Euro. 25.000 Euro? Das wird meine Traumhochzeit. Und das neue Cabrio ist schon bestellt. Jetzt können wir endlich unser Haus weiter renovieren. Anrufen, in den Sommergeldregen stellen und gewinnen. Achten Sie ab Montag auf den Aufruf im Programm. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18 für 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Der Sommergeldregen ist zurück. Ab Montag nur hier. Antenne Düsseldorf. Also, liebe Leute, das war ja jetzt hier so unser Frühlingserwachen, unser erster Abend 2013. Wir freuen uns auf euch. Das wird jetzt eine ganz heiße Saison. Wir arbeiten weiter an uns. Ich lasse die morgen erstmal Straftraining machen, das ist sowieso klar. Einfach so, aus Prinzip. Aus Prinzip. Ich spreche meine innigste Hoffnung aus, dass das folgende Lied in dieser Saison noch mindestens 2-3 Mal so zu hören ist im Rheinstadion oder wie wir so schön sagen in der Esprit Arena. Und es ist für Alex und die Jungs und wir stehen hinter euch bis zur letzten fucking Sekunde und wenn es gegen den FC Köln gehen sollte. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffen, wie letztes Mal. Durch das Getränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den neuen Terrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrängen. Warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch Ewigkeit. Wünsch ich mir Unendlichkeit. Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich ab. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Sturm. Drehen unsere Kreise. Kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch Ewigkeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht. Profis wissen, was los ist jetzt, ne? Piggy, Geburtstag? War geil? Piggy hatte Geburtstag damals. Vor wie vielen Wochen jetzt? Vor 4 Wochen, ne? Hab ich geschafft. Ich hab dran gedacht. Ich hab eine SMS geschickt. Mua. For he's a jolly good fellow. And so sing all of it. Als ob ihr ihn kennen würdet. Er ist gar nicht so. Er ist okayer Typ, aber wenn er Schulden hat, Leute, da hört der Spaß aber auf. Also ich will dich jetzt hier nicht denunzieren. Wir haben nie geltlich, finanziell war immer alles im grünen Bereich. Ja? Weißt du noch, das Bounty, was du mir ausgegeben hast an der Tankstelle? Sind wir quitt oder was? Ich habe dich in meiner Bildzeitung mitlesen lassen. Hallo. Wir wollen nicht über Zeitungen reden, schon gar nicht über die. Scheiße, wie komme ich aus der Nummer raus? Cool, fang einfach an. Das heißt hier draußen vor der Tür. Haben uns lang ignoriert und kaum noch akzeptiert. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war. Warst so Gewalt und dich so voller Hass. Wir kamen jahrelang überhaupt nicht klar. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Heute merke ich immer wieder, wie ähnlich ich dir bin. Zum Glück war es damals nicht zu spät. Wir haben uns verziehen, der Wind hat sich gelegt. Es ist alles so lange her, so unendlich weit weg. Doch es fällt mir nicht schwer, mich zu erinnern, was beim letzten Mal war. Und ich weiß jetzt, dass es stimmt, dass es viele Freunde doch nur einen Vater gibt. Und heute, wo du weit weg bist, kann ich dich langsam so viel besser sehen. So wie jetzt hab ich dich früher nie vermisst. Schritt für Schritt komm ich zu dir zu. Sie sind alle noch hier. Ein ganzes Jahr ist eine halbe Ewigkeit. Und es ist Ewigkeit zu hören, da draußen vor der Tür. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Und ich habe kapiert, dass ich dich niemals verliere. Doch obwohl du mir bleibst, fehlst du mir sehr. Vielen Dank. Wie sieht's denn bei euch aus? Und da oben hier auf der. Sind das eigentlich. Ist das VIP hier oder was? Könnt ihr mal mit den Perlenketten rasseln? Nein. Es ist einfach so, die haben sich da oben. Die haben einen Aufzug genommen und die sind plötzlich da oben gelandet. Ist die Getränkesituation bei euch da oben okay? Ja, dann kommt doch runter. Ist die Getränkesituation hier okay? Gespaltene Meinung. Ich meine, ich habe hier 5 fucking Dosen. Könnt ihr damit irgendwie. Könnt ihr euch. Ihr teilt euch das jetzt und dann sind alle happy, oder? noch Parolen an die Wand, die keiner von uns damals so ganz genau verstand. Wir waren mit 20 Kalaki, egal was es gerade war. Hauptsache zusammen und mit dem Kopf durch die Wand. Leben kam oft anders und selten wie gedacht. Wir haben all die Kompromisse nie mit uns gemacht. Wir würden füreinander lügen, notfalls auch vor Gott. Wir haben nie drüber geredet, doch wir halten unser Wort. Wir sind anders als die anderen, auch wenn es keine anderen gibt. Wir schwören uns über jeder, dass das Beste vor uns liegt. Die Jahre ließen Spuren, man kann sie deutlich sehen. Wir würden uns das so nie sagen, weil wir Freunde sind. Wir streiten uns. Von heute. Der beste Mix. Kulthits. Und das Beste von heute. Das ist der beste Mix. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Der muss da eben sein. Sweet silver song. Es ist 1 Uhr.